Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, das hier ist eure Telefonnummer 0180 5678 111. Und ich bin gespannt auf meine erste Anruferin heute Nacht. Das ist Saskia und die ist 21 Jahre alt. Hi. Hallo, hallo Domian. Saskia, was ist denn dein Thema? Ja, also mein Thema fängt erstmal damit an. Ich mache mit meinem Freund zusammen so Swingerclub-Besuche und sowas. Mhm. Und wir haben auch einen privaten Partykreis. Du machst aber keinen Bang-Gang oder Gang-Bang. Ne, kommt zwischendurch auch mal vor. Hey, hey, ja, ja, ja. Ja, wir haben ja einiges gelernt hier in den letzten Wochen, was diese Sache angeht. Ja, auf das Thema habe ich mich dann auch getraut, darüber zu reden. Ah ja. Also du bist in festen Händen, das ist ein Freund und ihr geht ja in Swingerclubs zu Partys. Genau, ja. Genau. Und wir haben halt jetzt einen privaten und dann machen wir das nur noch da, weil die normalen sind uns einfach mittlerweile zu doof geworden. Mhm. Ja, das ist uns zu kommerziell. Ja, was macht ihr denn da? Ja, wir lernen Pärchen kennen, untereinander, dass wir mal sagen, ja, eventuell für privat oder auch nicht, je nachdem, was sich immer so ergibt. Das kann man eigentlich vorher immer nicht so genau sagen. Wie für privat? Also, dass wir uns auch privat mit ein oder zwei Pärchen mal so treffen. Ach so, Und was macht ihr dann mit den Pärchen? Ach, was wir machen, ja. Wir trinken Kaffee und essen Kuchen. Ja, das auch, natürlich. Das auch, Vorweg, ja. Nee, aber hauptsächlich, ja, erotische Spielereien, sag ich mal. Und ach was? Ja, doch. Ja. Was sich so ergibt, mal unter den Frauen oder so. Wenn ich fragen darf, welcher Art? Ist sehr verschieden, also bis zum leichten SM hin. Mhm. Also, und welche Rolle hast du dann bis, also in diesem leichten SM? Salo, Maso? Ich bin sehr devot und das ist eigentlich auch das Hauptthema, was ich eigentlich habe. Mhm. Ich arbeite nämlich nebenbei noch als devote Sklavin. Ach so, das ist so dein Nebenjob? Ja. Und wo arbeitest du als devote Sklavin? Also ich habe meinen Meister, das ist ein Bekannter von mir, also den kenne ich jetzt auch schon länger. Mhm. Zu dem habe ich auch viel Vertrauen. Mhm. Und mit dem zusammen mache ich Hausbesuche. Ja, und ach, das ist ja schrill. Also ich könnte euch buchen. Genau. Dann kommt übers Telefon, ja, und dann kommt zu mir ins Haus der Meister. Mit seiner Sklavin, ja. Und die Sklavin, genau. Saskia. Hast du da auch noch einen besonderen Namen? Ja, nee, eigentlich, das ist jetzt auch mein Name. Also, ach, Saskia, ja, die Sklavin. Ich denke, da gibt's Telefon. Das ist ja lustig. Das wollen wir uns genau vorstellen. Also ich buche euch jetzt am Telefon. Ja. Und dann klingelt es bei mir. Ja. Und dann kommt ihr beide rein. Ihr seid erstmal noch normal angezogen. Ja, schon. Natürlich, ihr könnt ja nicht. Das heißt nochmal ein bisschen schärfer, sag ich mal. Na gut, ihr könnt nicht durch mein Treppenhaus gehen mit Strapsen, so das geht das nicht. Das ist schlecht, ja. Es sei denn, man trägt sie unter einem kurzen Rock. Ja, genau. Wie geht das denn weiter in der Wohnung? Das bestimmst du von vornherein. Das heißt, ich bin ganz unbescholten, ich habe keine Ahnung. Also wenn du jetzt von wegen, du bist ein dominanter Mann, ja, du sagst, du rufst jetzt auf diese Anzeige an, ja, und sagst, ja, ich möchte, dass sie das und das macht, weil ein Ding möchte zugucken, wie du sie erziehst. Mhm. Oder, aber ja, als dominanter Mann will ich dich doch erziehen. Was soll der Meister denn dabei? Na ja, der passt auf, dass das nicht zu weit geht. Ach so. Also der Meister steht dann in der Ecke, in meinem Schlafzimmer. Ja, und guck zu. Und ich darf dich dann peitschen und knebeln. Ja, so ganz harte Sachen nicht. Also Blut fließen wollen wir gar nee, nicht. Nee, nee, nee. Aber mal so kräftig auf den Po klatschen und so, das ist, genau, darf ich dann. Genau. Ja. Mhm. Wo sind genau deine Grenzen? Du sagst also, Blut fließen darf nicht. Was ist denn noch so eine Grenze? Du sagst, also das mache ich jetzt nicht. Also Toilettensex lehnen wir auch grundsätzlich ab. Ja, keine Sorge, mache ich auch nicht. Ganz klar. Super, macht dich sympathisch. Ja. Nee, ja, was machen wir sonst nicht? Ja, irgendwas, was ich halt auch von vornherein, wo ich gesagt habe, das will ich nicht. Ja. Was ich jetzt, so Brustklammern, die einem jetzt wirklich Schmerzen bereiten. Also wo dann da Gewichte dran gehängt werden, genau, von, das ist ja auch nicht so schön. Genau. Ich meine, ich habe auch noch eine Kollegin in Anführungsstrichen, mhm, die das auch ab und zu mal macht, und die ist da ein bisschen heftiger drauf als ich. Aber wenn ich mit in meinen Bergarbeiterschuhen dann in meinem Schlafzimmer sitze, darf ich von dir verlangen, dass du meine Bergarbeiterschuhe ableckst? Ja, darf ich das? Unter Umständen verlangen, ja, kann ich dir nicht so sagen, das habe ich nämlich bisher noch nicht gehabt. Siehst du, das wäre eine neue Erfahrung, wenn du zu mir kämst. Ja. Und währenddessen dürfte ich dir dann auch ein bisschen vielleicht auf den Rücken peitschen. Genau, sowas, oder ne? Peitschen oder was weiß ich, du, das geht bis zum leichten ab und zu mal Verkehr, sag ich mal. Ja, ja, genau, das ist meine nächste Frage jetzt. Das würde mich ja, wenn ich dann so gestrickt wäre und wir spielen das Spielchen mal weiter, würde mich ja dann sehr scharf machen. Mhm. Ne, Saskia vor mir liegend und so weiter. Mhm. Es darf dann nicht immer zum Geschlechtsverkehr kommen. Es ist also dafür schon, logisch. Wenn, mhm, du von vornherein jetzt mal wegen sagst, ich möchte auch Verkehr, anal oder normal, mhm, ist das auch drin. Ne? Wie gesagt, Hauptsache safer, alles andere. Das ist klar, ja. Ja, ja, das ist klar. Wenn was, du das möchtest, geht das auch, ja. Was hast du denn während der Arbeit an? Ja, meistens halt heillose Strümpfe, mhm, hochhackige Pumps oder Stiefel. Sehr schön. Ja, Lachs, Leder, ja. Sagen wir mal so in der Richtung. Und oben auch irgend so ein Lederdekolleté? Hm? Oben ein Lederdekolleté? Ja. Oder? Ja. Nun irritiert mich ja ständig doch der Meister. Wie der irritierte? Ja, der steht, also ich stelle mir das mal weiter vor, ich bin da in meinem Schlafzimmer mit dir zugange und der Meister steht daneben und guckt sich alles an, ja? Ja, wobei, das ist ja von vornherein klar. Also, ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich dich damit überrasche, sondern ist klar, das ja. steht von vornherein fest. Greift der Meister denn auch schon mal lustvoll mit ein oder nur, wenn irgendwas schief läuft? Also nur, wenn ich sag mal, der Kunde oder du das möchtest. Ja, also ist der Job des Meisters eigentlich der Job für einen Voyeur, ne? Für den gebundenen Voyeur? Ja, und das macht ihm auch ziemlich Spaß und deshalb hat er das auch überhaupt angeleiert, sag ich mal. Ein Filou ist das. Ja, das kommt hin. Das macht den doch wahrscheinlich dann auch tierisch an. Ja, wie geht der denn mit seiner sexuell entstandenen Lust dann um? Ja, das hat er ja seine Frau. Ach, das hat er gesagt, er geht danach schnell dann zur Frau. Genau. Was hat der denn an währenddessen? Meistens, sag ich mal so, Lederhose oder ganz normale Jeans obenrum nichts an oder ja. so. Also er hat nichts Besonderes, meistens. Er hat nichts Besonderes. Wie lange dauert denn so eine Session in der Regel? Also Stunde hat ihren Preis, sag ich mal so, und so lange wie du willst. Ja, und wie ist der Preis für eine Stunde? Stunde 300 Mark. 300 Mark? Mhm. Uiuiui. Naja, und? Wenn ich schon käuflich bin, dann mache ich mich auch nicht zu billig, sage ich mal. Aber das ist für dich auch lustvoll, das Ganze. Also ja. Du bist auch schon wirklich in dieser Richtung auch programmiert, so innerlich, ne? Ja. Was die Sexualität angeht. Genau. Dein Freund ist nicht eifersüchtig dann? Nö, weil er sagte, erstens mal ist das fürs Geld. Ja. Zweitens mal, da wir sowieso ins Zwingerkreisen zugange sind und er auch mal mit der anderen was macht. Das heißt, ihr beide habt eine ganz lockere Sexualität. Ganz locker, ja. Habt aber mit euch beiden ganz alleine auch Sex. Ja, klar. Das auch, und das ist auch gut und schön. Das ist das Schönste überhaupt. Bist du denn bei deinem Freund auch die Sklavin? Nee, sagen wir mal, ich bin zwar der devotere Part, aber nicht unbedingt so auf die krasse Tour, sondern eher, ich lasse mich gerne leiten, mach mal dies, mach mal das oder so. Aber du stehst auch auf die Kuschelnummer ab und zu. Genau. Ja, genau. Was machst du normal im Leben? Was ich normal mache, zurzeit leider gar nicht. Ja. Hat sich bis jetzt noch nichts gefunden, was mir, sagen wir mal, gefällt. Hast du eine Ausbildung gemacht oder irgendwie? Ich habe meine mittlere Reife habe ich gemacht und dann habe ich zwischendurch 3 Ausbildungen angefangen und abgebrochen. Das war nicht so witzig, weiß ich selber. Aber wenn ich dann jetzt noch mal was mache in der Richtung, dann überlege ich mir das voll genau. Wie lange bist du jetzt schon in dem Sklavengeschäft? Das mache ich jetzt noch nicht so lange, also ein Viertel, halbes Jahr. Ach so, ein Viertel, halbes Jahr. Was sind das so für Leute, die euch da anrufen? Meistens Geschäftsleute. Männer Leute, immer, ne? Ja, nur Männer eigentlich. Also du bedienst auch nur Männer? Ja, ab und zu. Also wenn auch mal ein Paar vorkommt, machen wir das auch. Sag ich mal, wo sie jetzt meinetwegen auch devot ist oder er devot ist und sie dominant. Das kommt immer ganz drauf an. Gehen die Leute dann so ganz locker mit so einer Situation um oder ist am Anfang doch irgendwie so eine Beklemmung in der Luft? Man hat ja Schamgrenzen, ne? Und das ist ja irgendwie alles ein bisschen doch ungewöhnlich. Also die meisten Männer, sag ich mal, die von Natur aus dominant sind, die haben da keine Probleme mit. Weil da geht das zack, zack. Ja, für den bin ich ja in dem Augenblick ein Objekt. Klar. Logischerweise. Hast du denn bei diesen Aktionen, dann kommst du auch auf deine Kosten, also im Sinne, dass du da auch einen Orgasmus kriegst und hast? Da habe ich allgemein meine Probleme mit und mit Gummi geht das sowieso bei mir nicht. Ah, also da muss dann der Freund ran hinterher. Genau, genau. Ja, wer spricht da? Das war gerade mein Verlobter. Das war der Verlobte. Ja. Saskia, wann hast du denn den nächsten Auftrag? Ja, den habe ich nächsten Dienstag. Nächsten Dienstag. Und du weißt aber noch nicht genau, was da auf dich zukommt, ne? Das sagt er mir vorher, doch. Das sagt mein Meister mir immer vorher. 300 Mark kostet die Stunde. Wer kriegt denn dann wie viel? Wie viel kriegt der Meister, wie kriegst du? Also ich kriege 70% und mein Meister 30, weil... Ja, finde ich auch gerecht aufgeteilt. Hast du mit dem Meister denn auch schon mal? Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Weil er ist auch nicht so der Typ, der so auf GV steht oder außerdem auf der Sadomaso-Schiene oder so. Ist das auch nicht so gegeben. Außerdem sind sie ja rein geschäftlich. Achso, also im Prinzip ist das gar kein Meister. Der macht das nur so mit. Ja, ich meine, ich bin zwar seine Sklavin, aber nur dafür, ne? Nur dafür. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, er hatte, wie gesagt, schon ein Mädel, aber die macht halt keinen Anal. Und da habe ich gesagt, ja, das ist das, was ich eigentlich sehr gerne mache. Und daraufhin hat er mir das vorgeschlagen, weil ich gesagt habe, Geldmangel und so. Und da habe ich gesagt, ich lasse mir das ein paar Tage durch den Kopf gehen. Und da habe ich gesagt, ich versuche es einfach. Und jetzt rollt der Rubel. Genau. Saskia, das war meine Sklavin, nicht meine, eine Sklavin, die heute Abend hier angerufen hat. Ja. Danke für deinen Anruf. Ich brauche aber noch ein Autogramm von dir. Ja, und da legst du jetzt schön auf. Ja, aber warte nur ganz kurz, ich soll dich von meinem Verlobten grüßen. Ich grüße herzlich zurück. Okay. Vielen Dank, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal in Sachen Autogramm. Bitte, wenn ihr eins haben wollt, schreibt an den WDR 1 live, Redaktion Domian 50600 Köln. Heike, 32 Jahre alt. Hi. Hi, morgen. Morgen. Folgendes. Ich habe den Mittwoch deine Sendung gesehen, da ging es um die Andrea, deren Freund jemand umgebracht hatte. Ja, und der jetzt im Knast sitzt und sie zu ihm steht und ihn irgendwann auch wieder ganz mit ihm zusammen sein möchte. Richtig, also muss ich ganz ehrlich sagen, also irgendwie verstehe ich die Frau nicht. Weil genau so ein Typ wie ihr Freund hat meinen Mann umgebracht, meinen damaligen. Ich bin jetzt wieder verheiratet. Wie lange ist denn das her? Das ist jetzt 6 Jahre her. 6 Jahre her. Mhm. Genau. Und was ist da genau vorgefallen? Also mein damaliger Mann hatte einen Bekannten. Der war drogenabhängig, alkoholabhängig und der ist aus Eichelborn, dürfte ein Begriff sein, ausgebrochen, weil der saß damals da schon. Mhm. Und mein damaliger Mann war eben also wirklich dieser gutmütige Mensch und alles aufnehmen und ja, und schaffen wir und kriegen wir hin. Und zu diesem Zeitpunkt war ich mit meinem Sohn, Gott sei Dank, sage ich heute, bei meiner Mutter schon gewesen. Mhm. Und ja, und dann habe ich dann also erfahren, dass dieser angebliche Kumpel wegen 500 Mark, also mein Mann, ja, regelrecht hingerichtet hat. Was hat er gemacht, genau? Ja, mit 15 Messerstichen in der Wohnung meines Mannes ermordet. Für 500 Mark? Ja, 500 Mark. Nur damit er dann eben seine Drogen und das wieder kriegen kann. Und deswegen, also als ich das dann dabei Mittwoch mit der Andrea da gehört habe, da habe ich mir nur gedacht, Mädchen, nimm die Finger von dem Mann. Also der Freund von Andrea hat auch einen sehr brutalen Mord begangen, ne, wie sie das erzählt hat. Richtig. Sehr brutal. Und deswegen, sie soll die Finger wegnehmen. Der wird sowas immer wieder machen. Also wenn du das Gespräch genau verfolgt hast, und hast du ja auch, wirst du bemerkt haben, dass ich da anfänglich auch sehr irritiert war. Richtig. Hinterher habe ich mir so gedacht, man kann da ja auch nicht so urteilen drüber. Wenn Andrea nun zu diesem Mann steht und wenn sie ihn liebt, das können wir, glaube ich, gar nicht beurteilen, richtig. Gut, richtig. Ich glaube, sie hat die Gefahr, ist ihr vielleicht bewusst oder ihr ist ja völlig auch klar, dass sie es mit einem Mörder zu tun hat. Aber ich wollte hinterher dann auch nicht sie verurteilen, dass sie mit diesem Mann noch Kontakt hat. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Das ist richtig, dieses Verurteilen in dem Sinne nicht. Ich sage einfach mal nur, sie soll sehr, sehr vorsichtig sein. Nein. Weil gerade diese Art von Brutalität. Ich meine, ich habe also wirklich, wie gesagt, ich sage heute Gott sei Dank, dass ich nicht in der Wohnung war, sonst wäre ich und mein heute 12-jähriger Alter so auch nicht mehr am Leben. Ja, also die Wohnung, die sah grausam aus. Wie lange hast du damals gebraucht, um dieses schwere und schlimme Verbrechen zu verwinden, Heike? Ich muss also sagen, zwischendurch, gerade wenn ich sowas dann höre, wie am Mittwoch, knabber ich da heute manchmal noch dran rum. Ich meine, gut, es war nicht mehr die beste Ehe, wir waren auf dem Wege, uns zu trennen. Aber das ist eine Sache, die, die steckt man nicht von heute auf gleich weg. Klar. Das dauert ewig. Wer hat damals deinen Mann gefunden? Gott sei Dank, mein damaliger Schwiegervater. Ja. Ich musste ihn also selber nicht identifizieren. Du hast ihn dann gar nicht mehr gesehen? Nee, Gott sei Dank. Ich habe ihn dann nachher in der Leichenhalle gesehen, aber das ist was anderes. Ich habe dann nur die Wohnung gesehen, also die sah aus, bis das Schlafzimmer war also total zertrümmert, die ganze Wohnung war blutvoll geschmiert, also wirklich ganz grausam, wie im schlimmsten Horrorfilm, möchte ich bald schon sagen. Und der Typ, der war also so dreist, hat dann noch gebadet. Was, der hat gebadet noch? In der Wohnung, ja. Der hat deinen Mann umgebracht und hat dann noch gebadet in der Wohnung? In aller Gemütsruhe, eine Stunde später hat er gebadet, der hat sich umgezogen, Klötten für meinen Mann angezogen und den haben sie kurz vor der holländischen Grenze gekriegt. Und der Hammer ist, der ist ja verurteilt, den haben sie also, den Mörder. Der hat 3 Jahre und 9 Monate gekriegt. 3 Jahre und 9 Monate. Und das ist für mich der absolute Horror. Und das ist eben das, ja, was mich dann auch so rasend macht, so wütend macht. Aber, weißt du, Heike, das ist das Schlimme, dass ich in dieser Sendung, wenn es um solche Dinge geht, fast immer so etwas höre, dass die Urteile so mild sind. Ja. Fast immer. Das ist das Schlimme. Ich sage im Prinzip, Jürgen, du kannst heute im Prinzip, sage ich mal ganz krass, du säufst dir einen, bringst einen um und du kriegst nur ein paar Jahre dafür. Das ist so. Nun hast du gerade gesagt, du hast eine Warnung ausgesprochen an die Andrea. Dieser Mann ist ja wieder aus dem Knast raus, hat er denn schon wieder irgendwas angestellt? Weiß ich nicht. Möchte ich also auch nicht wissen. Ich habe, ich weiß nicht, kennst du die Sendung irgendwo im Sat, da gibt es Warnungsakte. Klar, ja. Da hatte auch einer so einen brutalen Mord gemacht und das war ziemlich identisch mit dem Mord an meinem Mann. Mhm. Habe ich also auch sofort angerufen und die hat mich dann gefragt, ob ich wissen möchte, ob er wieder frei ist oder ob er was angestellt hat. Ich so, nee, um Gottes Willen. Mhm. Interessiert mich also nicht. Also auf jeden Fall hat das Gespräch mit Andrea nochmal deine Geschichte sehr aufgewühlt und du hast dich an die schlimmen Vorkommnisse erinnert. Ja, natürlich. Ja. Ne? Kommt immer wieder hoch, auch wenn ich irgendwelche anderen Urteile höre, dann kocht das wieder, dann brudelt alles. Ja. Aber gut, dass du jetzt wieder in guten Händen bist, dass du einen Mann gefunden hast und deine Liebe. Ich wünsche dir viel Glück. Ich dir auch. Dankeschön. Tschüss, Heike. Ja, ciao. Ciao. Annette, 16 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja, hallo, Annette. Ich heiße nicht Annette, sondern Annette. Ach, entschuldige. Das ist nicht schlimm. Annette. Die nette Annette. Genau. Ob sie nett ist, weiß ich noch nicht. Wollen wir erstmal gucken jetzt. Ach, ganz bestimmt. Ja, Annette, dein Thema. Also mein Thema ist der erste Sex und Aufklärung. Also wollte ich gestern schon dazu anrufen, aber ich kam leider nicht durch. Mhm. Also bei mir war es so gewesen, wo ich meinen ersten Sex hatte, wusste ich nicht, dass ich gerade Sex betreibe. Aha, du hast gedacht, du pflückst Blümchen. Ja, so ungefähr, ehrlich. Was hast du denn gedacht, was du tust? Nein, ich dachte, das wäre ein Spiel gewesen. Beschreib doch mal, was da passiert ist. Also A, wie alt warst du? 13. 13. Mhm. Er war wie alt? Ich weiß es nicht. Ich schätze, der war 15 oder 16. Mhm. Keine Ahnung. Und zu was ist es denn dann gekommen? Ja, also dazu muss ich sagen, dass ich ziemlich, also bis zu meinem 14. Lebensjahr, sehr streng katholisch erzogen worden bin. Mhm. Also ich bin bei meinem Vater aufgewachsen und da gab es Fernsehverbot und überhaupt Zeitschriftenverbot und alles. Deswegen wurde ich nie mit dem Thema Sex konfrontiert. Ja, also Aufklärung war gar nichts angesagt. Nein, überhaupt nicht. Auch in der Schule nichts mitbekommen. Ich meine, heutzutage kriegt man noch viel überall mit. Ja, sicher, aber natürlich haben die Lehrer, die Eltern darüber informiert, dass wir dann Sexualkundeunterricht kriegen und da hat mich mein Vater automatisch davon befreit. Ach. Ja. Und hattest du keine Freundin, die dir mal ein bisschen was zugeflüstert haben? Doch, aber es war so von der Familie her, Verwandtschaft. Was hast du denn dann bis zu diesem Zeitpunkt gedacht, wie das geht mit den Kindern und der Fortpflanzung und dem ganzen Kram? Also ich dachte wirklich immer noch von Storchen. Nein, ehrlich. Von Blümchen, ehrlich. Ist das wahr? Ja. In den 90er Jahren? Ja, sicher. Mhm. Weil, zum Beispiel der Härtecracker war ja noch, wo ich meine Periode gekriegt habe. Habe ich so meinen Vater darauf angesprochen, was ist das, sterbe ich jetzt und so, weil ich am Verbluten bin. Und da hat er so zu mir gesagt, nein, es sammelt sich jeden Monat was in dir, was du in diesem ganzen Monat Schlechtes getan hast und Böses. Und dann am Ende des Monats kommt es dann alles raus. Und je länger du die Blutung hast, desto schlimmer warst du in diesem Monat. Wie schrecklich. Wo war deine Mutter oder wo ist deine Mutter? Als ich 4 war, wurden die geschieden. Und du hast keinen Kontakt zu der Mutter gehabt? Nee, bis dahin, also doch, so Kontakt schon, aber mehr an Geburtstagen oder halt vom Telefon. Also der absolute Kontaktmensch war dein Vater die ganze Zeit? Es gab auch keine Geschwister? Nein. Niemand? Ich war Einzelkinder. Mein Gott, wie schlimm, sollte das zu sagen? Da sammelt sich das Böse quasi an, ne? Ja, sicher. Und ich hatte immer voll Panik gehabt, dass ich vom Teufel besessen bin oder so. Weil das ist ja furchtbar gewesen. Weißt du, ich stelle mir das gerade vor, wie das funktioniert hat, weil man wird ja wirklich heute durch Werbung, durch Fernsehen, durch Zeitschriften zu bombardiert mit Sex. Ja, sicher. Aber du hast gerade erzählt, dass du ja von allen ferngehalten worden bist, ne? Ja, sicher. Und hattest wahrscheinlich ganz fromme Freundinnen auch. Ja. Mhm. Und bist auch fleißig in irgendwelche Jugendgruppen gegangen, Also nee, so schlimm war das nicht. Also ich musste immer jeden Mittwoch und jeden Donnerstag in die Kirche. Jeden Sonntag, ja. Ja. So, nun kam das 13. Lebensjahr. Ja. Und es passierte etwas. Was ist passiert? Ja, also meine Freundinnen sind dann abgehauen von dem Spielplatz, wo wir waren. Mhm. Ja, und dann haben wir halt so einen Jungen kennengelernt, und also so mehrere Jungen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns dann regelmäßig immer so heimlich alle getroffen, weil wir genau wussten, dass wir nicht mit anderen Leuten spielen durften. Ja, und dann hat mich ein Junge davon mal mit nach Hause genommen, hat dann so zu mir gesagt, ach komm, wir machen jetzt ein Spiel. Und ich so, was für ein Spiel? Ja, ein Spiel der Gefühle. Ich so, kenn ich nur gar nicht. Klingt gut, ne? Ein Spiel der Gefühle. Ach ja, also war interessant schon, weil ich das Spiel ja noch nicht kannte. Was hat er denn gemacht dann? Ja, und dann hat er zu mir gesagt, dafür musst du dich ausziehen. Und ich so, ausziehen? Und da habe ich ja wieder Hemmungen gehabt, natürlich katholische Kirche und so. Und ich so, nee, mach ich nicht. Ja, hat er gesagt, ja, ganz ausziehen muss er natürlich auch nicht. Also das Wichtigste war ja halt der Schlüpfer. Ja, Ja, und dann ist das halt zum Geschlechtsverkehr gekommen. Also du hast den Schlüpfer schon ausgezogen. Ja, trotz aller Scham. Und er hat sich auch ausgezogen. Ja, ja, also aber auch nicht ganz, sondern nur das Wichtigste. Ja, und das hast du dann zum ersten Mal in deinem Leben wahrscheinlich gesehen, dieses Wichtigste von ihm. Ja, also... Und wie fandst du das? Also ich war erschrocken. Ich war sowas von erschrocken gewesen. Aber für mich waren halt Mann und Frau, also ich kannte keinen Unterschied. Da hast du den Unterschied zum ersten Mal gesehen. Ja, sicher. So, und dann kam es zum Geschlechtsverkehr zwischen euch beiden. Und wie hast du das... Zigarette aus Hand. Bitte? Mir ist gerade die Zigarette aus der Hand gefallen. Ach so, pass auf, dass es nicht anfängt zu brennen. Nö, nö. Und wie fandst du das dann? Ja, wie verendete das? Ja, irgendwie so, dass ich, also nach dem Spiel, naja, dass ich ganz normal aufgestanden bin, nach Hause gegangen bin. Nee, ich meine, wie du das fandest. Hast du es schön gefunden? Also, mit meinem heutigen Wissen und meiner damaligen Erinnerung würde ich mal sagen, also nicht so berauschend. Nicht so berauschend. Also Lustempfinden war da nicht bei dir? Nee, wahrscheinlich, weil ich mich auch nicht fallen gelassen habe oder so und mich überhaupt nicht da reingestellt habe. Also, dann bist du nach Hause gegangen und was hast du da gedacht, was dir da gerade passiert war? Ein doofes Spiel. Ein doofes Spiel. Ja, also ein doofes Spiel mit einem Mann. Ja. Mit einem Jungen. Ja, also ich fand das wirklich nicht... Jetzt klär mich doch mal auf, Annette. Du bist jetzt auch erst 16 Jahre alt, also auch noch relativ jung und du redest mittlerweile ganz locker darüber. Also. Was ist denn passiert in deinem Leben? Ja, also mit 14 kam ich dann nach meiner Mutter. Aha. Weil, also ich hatte die Nase voll von meinem Vater gehabt, weil er hatte mich dann nur geschlagen und verprügelt immer, wenn ich irgendetwas gemacht habe, was ich nicht tun sollte. Ja, und dann habe ich so einen Plan geschmiedet, dass ich irgendwo im Kaufhaus klaue und dass mich die Polizei dann aufgabelt. Dann habe ich der Polizei alles erzählt, ja, und dann haben sie mich dann zu meiner Mutter geschickt. Ah, das ist aber sehr geschickt. Ja. Ja, und seitdem lebst du bei deiner Mutter? Ja. Ja, und hast mit dem Vater gar keinen Kontakt mehr? Doch schon, aber... Ja, nicht mehr sehr eng. Nee. Und in Sachen Sexualität, ist das bei deiner Mutter viel lockerer? Ja, sicher. Also ich kam dann zu meiner Mutter und wir haben uns unterhalten und so, und da hat sie mich halt gefragt, ob ich schon einen Freund gehabt hätte. Ich so, Freund? Was meinst du damit? Also ich war wirklich sowas von ahnungslos. Also wenn ich heute darüber nachdenke, kann ich mir das ehrlich nicht vorstellen, dass es sowas gegeben hat. Und ich hoffe, dass du heute nicht mehr glaubst, wenn du deine Periode hast, dass das das Resultat des Bösen ist, was sich da angesammelt hat im Laufe des Monats. Nein. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich überhaupt auch nicht mehr lustig oder zum Schmunzeln, wie ein Vater ein Mädchen, ein junges Mädchen, so psychisch malträtieren kann. Finde ich schlimm. Ja, also... Hast du nicht Wut auf deinen Vater? Ja, sicher. So erzogen worden zu sein? Sagen wir mal so, also so, dass ich ihn hassen würde, ist es nicht. Naja, Hass muss es nicht sein, aber heftige Kritik und... Ja, das auf alle Fälle, das auf alle Fälle. Also ich wünsche das wie ich kein Kind. Du kannst ja nur froh sein, dass du noch vielleicht so harsch auf die Kurve gekriegt hast, ne? Sonst würdest du da als verklemmte Tante vielleicht alt werden, ne? Ja, sicher. Das habe ich aber auch nur geschafft durch die Hilfe meiner Mutter. Also wo sie mich aufgeklärt hat und wo sie mir das erklärt hat, wie das geht, Geschlechtsverkehr. Hast du denn jetzt mittlerweile nochmal Geschlechtsverkehr gehabt? Ja, sicher. Hast du gehabt, ja? Und auch mit Spaß und Lust? Ja, dann, wo ich über alles Bescheid wusste und die Konsequenzen, alles Mögliche, also hat es mir Spaß gemacht. Und auch mit schönem Orgasmus? Ja. Ja. Auf alle Fälle. Annette redet schon ganz erfahren. Ich freue mich sehr, dass du bei deiner Mutti bist. Ja, freue ich mich auch. Hast du denn im Moment auch einen Freund? Ja. Hast du auch? Wunderbar. Herzliche Grüße von mir. Danke. Viel Glück euch beiden. Okay, danke. Tschüss. Schön. Tschüss, Annette. Tschüss. Brigitte, 42. Ja, hallo, Domian. Brigitte, ich grüße dich. Ja, wie schön, dass es die Sendung gibt und dass man noch mal über Probleme reden kann bei euch. Und bei mir ist der Fall, ich habe seit über 10 Jahren die Elephantiasis. Das heißt, die Lymphgefäßerkrankung. Und wenn ich bisher beim Arzt oder im Krankenhaus gewesen bin, dann hat es immer geheißen, Sie müssen kalorienreduziert essen, Sie sind zu dick. Ich hatte um die 190 Kilo. Lymphgefäßerkrankung, heißt das, wie macht sich diese Krankheit bemerkbar? Man bekommt also die Beine und die können immer weit auseinander gehen. Nicht wenn eine Bahn ist, geht überall das Wasser. Bei mir stand das schon bis hinterm Augenhintergrund voriges Jahr. Und ich habe voriges Jahr auch wieder im Krankenhaus gelegen. Dort hat man wieder dasselbe gesagt, also dass ich vom Essen dick wäre. Und bis mich dann ein Therapeut gesehen hat, der spezialisiert ist auf Lymphgefäßmassage. Und der hat dann dafür gesorgt, dass ich aus dem Krankenhaus sofort entlassen worden bin. Und nach Bad Sickingen in die Eckbergklinik gekommen bin. Das ist eine Spezialklinik extra für Gefäß. Erkrankungen, also Lymphgefäßerkrankungen. Und Gott sei Dank habe ich jetzt 44 Liter Wasser abgenommen, jetzt in 5 Monaten. Und wenn ich nicht dorthin gekommen wäre, säße ich heute im Rollstuhl. Wie viel wiegst du im Moment? 148 Kilo. 148 Kilo. Und das war dein Glück, dass du da hingekommen bist? Ja, und ich war auch jedes Jahr, muss ich jetzt anbringen, für 4 bis 6 Wochen, dass die das Wasser auch unter Kontrolle behalten, weil zu heilen ist es nicht mehr, dafür ist es zu spät erkannt. Wie verliert man denn dann dieses Wasser? Wie geht das? Ja. Schaltet der Körper das normal aus, oder? Ja, die machen also Lymphdrainage einmal mit den Händen und dann gibt es das mit der Maschine extra. Nur bei mir machen sie mit der Maschine, weil ich, mit der Hände, weil, Entschuldigung, weil ich bin letztes Jahr makumatisiert noch gewesen, also ich habe Makuma bekommen. Und dadurch fangen die Lymphgefäße wieder an zu arbeiten. Man muss auch viel trinken, 2 bis 3 Liter am Tag. Und wenn die dann richtig wieder arbeiten, dann scheiden die das aus. 10 Jahre hast du diese Krankheit? Über 10 Jahre schon. Wie bekommt man diese Krankheit? Ist das erblich bedingt? Nicht unbedingt. Viele haben es von Geburt an schon, dass die Lymphgefäße zu eng sind. Und ich habe über Jahre Cortison noch bekommen und Hormone. Und dadurch haben die Lymphgefäße sich zugesetzt und haben den Wasserhaushalt nicht mehr transportiert. Ich könnte mir vorstellen, so wie du es jetzt geschildert hast, dass diese Krankheit dein Leben radikal verändert und behindert hat bisher. Ja, sehr, weil ich habe auch dadurch viele Krankheiten bekommen. Auch, wie man an der Stimme hört, ich habe Leukoplakie öfter auf den Stimmbändern, bin ich schon mehrmals operiert. Was heißt das nun wieder? Und das ist ein Belag, der bösartig wird, wenn er nicht sofort entfernt wird. Und das hängt auch damit zusammen? Nicht nur damit, aber da kommt eins zum anderen halt. Und weil eben, wie gesagt, die Ärzte das nie erkannt haben, die ganzen Jahre über. Also wenn man das besser diagnostiziert hätte, dann hätte man vieles verhindert werden können. Richtig, dann wäre das jetzt nicht mehr so ausgeprägt, dass es eine Elephantiasis wäre, dann wäre es eine Lymphgefäßerkrankung. Ist es denn jetzt so? Also jetzt hat man ja offensichtlich einen ordentlichen Therapieansatz gefunden, dass du hoffen kannst, einigermaßen gesund zu werden wieder? In etwa ein bisschen, aber nicht alles. Also es ist nicht mehr zu heilen, das ist nicht mehr. Also sie können höchstens, dass wenn man muss selber als Patient auch viel mitarbeiten. Das heißt also, man muss diese Menge an Flüssigkeit zu sich nehmen und viel Bewegung. Und dann kann man schaffen, also noch einige Liter Wasser, dass der Körper die aufscheidet. So viele Jahre falsch behandelt worden. Ja. So viel Leiden ertragen musstest du. Kriegt man da nicht einen ungeheuren Zorn und auch Hass auf die Ärzte, die das versaubeutelt haben? Ja, weil ich mir sage, irgendwann haben wir 10 Jahre des Lebens genommen. Eben, ja. Und jetzt muss ich ich meine, ich bin zwar noch nicht so alt, aber jetzt in der kurzen Zeit halt das nachholen, also wieder zurückgewinnen, was man über zehn Jahre nicht gemacht hat. Hast du Überlegungen gehabt in Richtung Schadensersatz, Schmerzensgeldklage oder irgendwas zu das machen? Das sind zu viele Ärzte. Das sind zu viele Ärzte. Und Krankenhäuser. Weil die ja immer wieder gesagt haben, wenn man dort hingekommen ist, die müssen halt weniger essen, dann nehmen sie auch ab. Hast du Familie? Ja, eine Tochter und verheiratet auch. Die ist verheiratet? Meine Tochter ist auch verheiratet. Die ist verheiratet. Auch, Und du kannst ja wahrscheinlich gar nicht mehr viel so im Alltag machen, ne? Du bist jetzt ja wieder. Ja, aber also voriges Jahr konnte ich nicht weit laufen, mindestens 10 Meter immer noch. Und wenn ich nicht dort gewesen wäre, sitze ich heute im Rollstuhl. Also es geht langsam, aber es geht bergauf, ne? Ja, jetzt sind wie gesagt 5 Monaten 44 Liter Wasser. Also das wäre jetzt auch dein Anruf, auf jeden Fall ist das auch ein Signal oder ein Tipp für all die Leute, die in ähnlicher Weise erkrankt sind, vielleicht diese therapeutische Richtung zu bedenken oder auch einzuschlagen. Ne? Ja, vor allen Dingen, es gibt viele stabile Leute, die also vielleicht das gar nicht wissen, wo auch die Ärzte immer sagen, passt mal auf, ihr seid zu dick, ihr müsst weniger essen. Wie heißt jetzt diese Klinik nochmal, wo du jetzt bist? Im Moment bin ich wieder zu Hause. Ich war dort vor 3 Wochen. Ja, die meinte ich jetzt. Das ist die Eckblechklinik in Bad Säckingen. Und die haben das richtig geblickt, ne? Richtig. Die sind extra spezialisiert darauf. Ja. Es gibt nur 3 Kliniken in Deutschland. Ich freue mich, dass es dir wieder besser geht, Brigitte. Danke. Und drücke dir richtig die Daumen, dass es noch sehr, sehr weit berghoch geht und dein Leben sich wieder relativ normalisiert und du wieder Spaß am Leben hast. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich das mal sagen durfte, damit das auch andere stabile Leute aufrüttelt, zu überlegen, mit dem Arzt zu reden, ob nicht auch bei Ihnen sowas sein kann. Ja, das ist auch Sinn des Anrufes und es ist auch gut, dass du es gemacht hast. Vielen herzlichen Dank. Viel Glück. Danke. Tschüss, Brigitte. Ciao. 1.30 Uhr und 13 Sekunden und jetzt machen wir Pause. 1.31 Uhr und 19 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen aus Köln. Und hier ist die Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht könnt ihr mich, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag, anrufen. Ganz einfach, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema, über ernste Sachen oder auch über spaßige oder weniger ernste Angelegenheiten. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und wenn ihr mir faxen wollt, dann macht das ganz einfach unter 0180-5678-110. Und weiter geht's mit André und André ist 22. Ja, schönen guten Morgen, Domian. André, hi. 30 darf man ja guten Morgen sagen. Ja. Du gehst bitte ganz nah ans Telefon. Ich habe dein Lächeln schon entnommen. Ich meine, ich bin kein Psychologe, aber ich kann mir schon denken, dass mein Thema vielleicht doch gar nicht ernst bei euch angekommen ist. Das ist mein Bedenken an der Sache. Ja, noch wissen wir gar, ich weiß noch gar nichts. Du weißt noch gar nichts. Und die Zuschauer und Zuhörer wissen auch noch nichts. Nee, gut, dann habt ihr halt lustige Pausen da auch. Ich dachte also etwas auf dem Bildschirm. Nein, gar nichts. Nur den Namen und das Alter. Ja, gut. Ja, dann habe ich natürlich noch die schwierigere Aufgabe, dass ich erst eine Einleitung finden muss, da du ja auch noch gar nicht Bescheid weißt. Jetzt keine langen Vorreden, um was okay, geht's? Okay, war jetzt dummerweise schon eine. Ich habe dummerweise ein Problem seit dem 13., 14. Lebensjahr. Also mir ist es selber peinlich, auch dir zu sagen, es ist von ein paar Zuschauern sogar, ich kriege eine Erektion, wenn ich Damenschuhe anhabe. Mhm. Und Damenunterwäsche, aber das ist erst nachher dazugekommen. Mhm. Also ich kann das. Wann das hast du denn vielleicht dann? Ich weiß nicht, da gibt es ein Wort für, so ein Erlebnis halt, was man halt damals gehabt hat. Schlüsselerlebnis. Ein Schlüsselerlebnis. Ja. Ein Schlüsselerlebnis. Ja, erzähl uns von deinem Schlüsselerlebnis mit Damenschuhen. Es war im Sommer und ich war auf der Terrasse und ich wollte zum Gartenhaus rüber und da wir so einen Kiesweg haben, wo auch ziemlich spitze Steine, Steine sind. Wie alt warst du da? Ich war 13, 14, sag ich mal so. Also Pubertät, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und da ich jetzt keine Schuhe anhatte, standen jetzt nur von Mutter die Damenschuhe. Also es waren so ein bisschen höherhackige, also es waren so Gartenlatschen, würde ich mal sagen. Und die habe ich dann angezogen. Ich hatte nur eine Short an und ich war mit einem Freund im Garten am Spielen. Und der hatte einen Schlauch und der hat mich dann nass gemacht. Und ja, dabei habe ich halt eine Erektion gekriegt. Vielleicht lag es am Schlauch und den Wasserdruck. Ja, pass auf, schön wäre es, wenn es daran gelegen hätte, aber ich habe halt nachher festgestellt, wenn ich Damenschuhe anhabe, also ich habe beim Mutters Schuhschrank habe ich das erste Mal ein paar rausgeholt, wo die Eltern nicht da waren. Das Problem ist jetzt heute, also es tönt dich wirklich richtig an, wenn du Damenschuhe anhast. Ja, das Problem ist mittlerweile verifiziert. Das Problem ist, dass ich jetzt seit anderthalb Jahren eine Freundin habe und ihr habe ich es noch nicht gesagt. Jetzt ist es noch nicht rausgekommen. Wann hast du denn Damenschuhe überhaupt an? Ich sag mal so, wenn meine Freundin arbeiten ist und halt länger arbeiten ist als ich oder ich halt mal früher nach Hause komme. Dann ziehst du ihre an oder hast du eigene? Eigene habe ich nicht, da also ich habe schon Angst gehabt, wenn ich jetzt eigene mir anschaffe, dass meine Freundin dann doch irgendwie sagt, ich hätte eine andere oder... Aber dir passen doch wahrscheinlich gar nicht die Schuhe von deiner Freundin, oder? Ja, ich sag mal so, ich muss mir dann ein bisschen behelfen, ich tue mir dann ein bisschen Papier rein, dass ich hinten die Ferse auch nicht so umknicke und dann ragt es halt hinten ein bisschen rüber, aber das... Standst du denn schon halt, mal... dass die Hacke hoch ist. Ja, standst du denn die schon Hacke mal... Die Hacke muss hoch sein. Ja, standst du denn schon mal vor Schuhgeschäften und warst kurz davor, reinzugehen? Nee, und weniger. Also wenn bin ich halt in weitergelegene Städte gefahren, zum Beispiel Viersen oder so. In Viersen, Dülken, Süchteln, da war ich schon mal in zwei Schuhgeschäften drin und die Dame hatte also in 45 gar keine hochhackigen Schuhe da. Also warst du doch schon mal so weit und hast dir welche kaufen wollen? Nein, ich wollte mir bis jetzt noch keine kaufen, weil wenn ich mir welche kaufe und ich stelle die zu Hause hin, dann fragt meine Freundin, ja, hier... Ist mir klar, aber du warst schon in einem Schuhgeschäft und hast dich da erkundigt. Ja, es war vielleicht auch nur der Kick vor dem Spiegel halt im Geschäft. Oder in der Umkleide, aber im Schuhgeschäft hat man wenig Chance vielleicht auf eine Umkleide, vielleicht... Ja, also diese, allein vor dem Spiegel jetzt, da steht die Verkäuferin daneben, die wundert sich auch vielleicht ein bisschen. Mir ist es zu peinlich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon 3-4 Mal versucht anzurufen, aber nachher habe ich aufgelegt, ich habe mir gedacht, mit dem Thema kannst du... Mit wem hast du denn überhaupt schon mal darüber geredet? Mit dir. Mit niemandem sonst? Also nee, wirklich nicht. Das damals, wo ich 13, 14 war mit der Erektion, da habe ich halt gesagt, das kalte Wasser, der Schlauch, wie du da schon sagtest, halt darauf bezogen. Nur dieser Kick halt, wenn ich die Schuhe anhab, also es ist nicht nur... Ist das dann wirklich oft so, dass du... Mit meiner Freundin kriege ich halt auch so eine Erektion, nur ansonsten läuft da nichts mehr. Ich muss die Hacke muss hoch sein, ne? Das heißt, wenn du alleine bist und wenn du onanierst, holst du dir immer... Nee, onanieren ist dann noch nicht mal so. Also ich stelle mir dann eher vor, so im Sommer mit einem Gartenschlauch und die Hacke hoch, so. Also dieses Gefühl halt, die Hacke hoch zu haben. Und meiner Freundin, ich habe... Also du meinst mit Hacke... Nee, lass mich mal fragen. Andrej, lass mich doch mal fragen. Entschuldigung, ich wollte den Satz noch zu Ende sagen. Ja, was heißt mit Hacke hoch? Du meinst immer, dass du Absätze hast, oder wie? Ja, nein, dass die Ferse hoch, also dieser Druck auch vorne auf dem Fuß, der tört mich an halt. Mhm. Aber wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass ich halt Angst habe, dass meine Freundin es irgendwann mitkriegt. Ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll, wie man sowas Abnormales, in ihren Augen Abnormales, wie ich ihr sowas beibringen kann. Mhm. Der Person, die ich ja liebe. Mhm. Also, du hast gerade gesagt, dass die... Ich will raus. Ich kann dieses Doppelleben nicht führen. Ja. Ich will eigene Schuhe haben. Du willst eigene Schuhe haben? Ja, wirklich. Ja. Ich habe schon eine Ecke freigemacht im Schuhschrank. Ja, dann kauf dir doch eigene Schuhe. Wofür ist die freie Stelle? Ich sag, dann sag ihr doch ganz einfach und mach rein. Ich habe schon Andeutungen gemacht, aber dann lacht sie mich aus. Ich so, Damenschuhe, Karneval haben wir erst dann und dann. Mhm. Und ich gehe immer als Sträfling und ich bin 3 Jahre als Sträfling gegangen, dass ich jetzt plötzlich Damenschuhe, also als Frau sehen soll. Hör mal, war mir gar nicht ganz klar. Eure Sexualität, so, die läuft aber auch noch relativ normal, oder wie? Ja, also Geschlechtsverkehr vor der Heirat natürlich, also meine Freundin ist halt so erzogen, die Eltern, ich habe schon mal vorgehabt, mich von ihr zu trennen. Wie, Moment, das ist halt, ja, die Erektion, man kann ja... Nein, langsam, ja, du redest so komische Sachen wie Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Ich bin furchtbar aufgeregt. Ja, deswegen, lass mich doch mal auch mal fragen und rede nicht immer zu weiter, sonst reden wir parallel und kein Mensch versteht was. Was ist mit Geschlechtsverkehr vor der Ehe? Ja, meine Freundin, besser gesagt die Eltern, die haben ihr diesen Film eingeredet, von früher, ja, ich sag mal in der Pubertät an mit der Aufklärung, dann noch katholisch, jeden Sonntag. Also ihr schlaft nicht miteinander, oder? Zu Hause abliefern, wenn sie bei mir schläft. Also ihr schlaft nicht miteinander? Nein, also das nicht, vor der Ehe nicht. Aha. Aber es hat ja nichts damit zu tun, also eine Erektion, man kann da ja auch anders, vor der Ehe, ich sag mal so, man muss da halt durch. Andrej, das ist mir alles zu wirre. Und ich weiß auch nicht, ob du mir die Wahrheit erzählst. Ja, stopp, es ist mir zu wirre. Und ich habe auch kein gutes Gefühl im Moment in diesem Gespräch. Ja. Aber ich will dir kein Unrecht tun, vielleicht bist du wirklich nur aufgeregt oder so. Mhm. Deswegen biete ich dir jetzt an, weil ich ein bisschen genervt jetzt auch bin in dem Gespräch. Oh, Entschuldigung. Lass mich doch ausreden. Lass mich doch mal ausreden. Vielleicht tue ich ihr Unrecht, dann möchte ich mich entschuldigen und biete dir an, dass du mit meinem Psychologen in Ruhe reden kannst. Mhm. Vielleicht ist die Aufregung dann auch nicht so stark und es ist auch alles ein bisschen klarer. Es kamen mir so viele Sachen zueinander und ich habe ein nicht so ganz gutes Gefühl in dem Gespräch. Ich möchte noch Bianca und Demi grüßen. Ja, okay. Vielleicht war das ja auch der Anlass deines Anrufs. Das ist kein Anlass. Okay, nur, das sind die beiden Personen, die mir auch mit am nächsten stehen. Okay, dann leg mal auf und der Peter ruft dich gleich nochmal zurück. Alles klar. Okay, tschüss. Ciao. Holger, 26. Ja, hallo, Domian, hier ist Holger. Schönen guten Morgen. Ich rufe an wegen meinem Bruder. Ja? Und zwar, der hat sich am 18. letzten Monat umgebracht. Mhm. Und, am 18. Dezember 98? Nee, nicht am 18. Januar. Januar. Mhm. Mhm. Das waren 3 Tage nach meiner Hochzeit. Mhm. Warum hat er sich umgebracht? Er war ziemlich aktiv bei den Zeugen Jehova. Mhm. Und hatte mit dir damals auch über die Sache gesprochen gehabt. Hat mit mir gesprochen? Ja, und über das Thema Jehova. Und er war ziemlich fanatisch, hast du ihn auch damals genannt gehabt, so. Ja. Wann hat er mit mir gesprochen? Das war 96. 96, ja. Mhm. Und er hat dann Bibelverse, die konnte einfach nur so auswendig. Mhm. Und er war richtig, ja, richtig aktiv dabei. Mhm. Aber deshalb bricht man sich doch nicht um. Nee, aber er war jetzt Trauzeuge auf meiner Hochzeit. Mhm. Und ich habe auch kirchlich geheiratet. Mhm. Geheiratet. Ja. Und er hat gesagt, ja, ich habe ihm die Wahl gelassen. Ich sagte, ja, du bei Zeugen Jehovas und so, du brauchst bei mir in der Kirche nicht also Trauzeuge zu machen. Du brauchst also nur am Standesamt zu machen. Mhm. Weil ihm das unangenehm war, in die Kirche zu gehen. Ja. Mhm. Er sagte aber aus freien Stücken, er macht es. Mhm. Also du wolltest ihm entgegenkommen und dann hat er aber gesagt, ich komme doch gerne zu dir in die Kirche zu der Hochzeit. Ja, genau. Ja. Dann 2 Tage später hat er mit Leuten von den Zeugen Jehovas gesprochen und hat und die haben ihn so zugeredet, wie konntest du nur in die Teufelssynagoge gehen und wie in die Synagoge? In die Teufelssynagoge und hat die katholische Kirche damit so bezeichnet. Ach so. Und dann hast du auch noch unterschrieben. Und er hat sich gefühlt wie Judas, hat er zu mir gesagt, weil er angeblich seinen Glauben verraten hat. Und ich ruf bei dir an, also alleine, weil er damals bei dir angerufen hatte und du gesagt, der soll sich nochmal melden. Und das ist unbegreiflich. Und ich wollte also auch nochmal. Im Klartext heißt das jetzt, dass diese Leute deinen Bruder in den Tod getrieben haben, weil dein Bruder angeblich eine große Sünde begangen hat, indem er in die Kirche kam zu deiner Hochzeit. Ja, so sehe ich das. Du siehst diese Leute ja als Mörder quasi deines Bruders, im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne. Und ich will durch dich darauf aufmerksam machen, wie gefährlich die ist. Diese Sekte, ich sag da Sekte zu, weil... Es ist völlig in Ordnung, ich sage dazu auch Sekte. Und das ist so, ja, weiß ich nicht, das ist so viel Massenzwang, die da aus den Leuten ausgeübt worden ist, das ist Wahnsinn. Wie hat dein Bruder sich denn umgebracht? Er hat sich vom Hochhaus gestürzt, vom 13. Stock. Mein Vater hat ihn auch noch unten gesehen. Hat er irgendetwas hinterlassen, einen Brief? Nicht. Gar nichts. Also, aber du weißt noch, das hat er dir erzählt, dass seine Leute ihm die Hölle heiß gemacht haben und ihn beschuldigt haben. Ja, die haben ihm das so gesagt, ob sie ihn beschuldigt haben oder nicht. Wenn das jetzt nur von einer Person gekommen wäre, das kam aber von mehreren. Er hatte mehrere angerufen, um andere Meinungen noch einzuholen. Und alle haben ihm dasselbe gesagt. Und alle haben ihn verurteilt. Ja, weiß ich nicht, ob direkt verurteilt, nur die haben gesagt, ich hätte es nicht gemacht und du weißt doch, wie wir dazu stehen und so nach dem Motto. Aber es muss ja schon eine sehr schlimme Verurteilung gewesen sein, sonst greift man ja nicht zu so, oder sonst entscheidet man sich ja nicht zu so etwas Unglaublichem letztendlich. Hat er dir, also von diesen Anrufen hat er dir erzählt? Ich war, teilweise habe ich die mitgekriegt, weil ich anwesend war. Ja. Und teilweise hat er mir morgens kurz, bevor ich bin dann zur Arbeit gegangen und morgens hat er mir noch erzählt, Holger, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich fühle mich wie Judas. Er hat auch Jesus verraten. Ne? Jesus verraten, man muss sich das nochmal vor Augen führen, nur weil er zu deiner Hochzeit in eine katholische Kirche gekommen ist. Ne? Deshalb. Ja, und ich habe ihm noch extra gesagt, du warst nur Zeuge, dass wir geheiratet haben. Ich sag, du hast nichts gemacht, du hast es nur bezeugt und hast durch deine Unterschrift nur gesagt, dass du anwesend warst. Und ihr habt eure Ehe vor Gott bekundet. Ja. Und vor diesem Gott. Und an diesen Gott glauben diese Menschen ja angeblich auch. Ja, na, ich meinte, das war sowieso so fürchterlich für ihn schon, weil wir, seine Familie, ja vom Bösen sind, weil wir den breiten Weg gehen. Und der sollte ja seine Freunde alles aufgeben, weil er sollte nur mit Zeugen Jehovas da sein. Wie alt war dein Bruder? Der war 33. 33. Und wie viele Jahre war er schon dabei? Sechs. Sechs Jahre. Du hast gerade gesagt, du warst anwesend, als er diese Anrufe bekommen hat von der Sekte. Ja, er hat die Leute angerufen, um Rat zu holen. Ach so, das ging von ihm aus sogar, dass er da angerufen hat. Ja. Der hat alles berichtet. Er kam noch nicht vom Rauchen los und so und hat immer wieder gemeldet, dass er raucht und dass er mal weg war. Und in welchem Zustand war er denn, du warst anwesend, hast du gesagt, nach einem solchen Telefonat? Wie hat er sich dann gegeben? Ja, ziemlich niedergeschlagen. Ich sag mal, er war fertig dann. Machst du dir irgendwelche Vorwürfe, dass du jetzt im Nachhinein denkst, ich hätte den da mit Gewalt vielleicht rausholen müssen oder irgendwas unternehmen sollen? Wir haben, die ganze Familie hat im Endeffekt noch gesprochen, Ingo überlege dir, wir tun dir immer nichts Böses, wir haben doch alles nur das Gute für dich und denkt, und er hat gesagt, er findet das, was er sucht, durch den Zeugen Jehovas. Auf der Beerdigung, ja, waren die dann auch da? Nein. Das wäre, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Weil so ein Hass gegen diese Leute, das in mir aufgestaut ist, das ist Wahnsinn. Ist er denn dann kirchlich beigesetzt worden? Ja. Ja. Das habt ihr die Familie arrangiert dann? Ja, ich habe das, weil meine Eltern, die konnten nicht dann noch mal drüber sprechen, weil die Polizei war da und mussten alles nochmal neu erzählen und dann mussten wir das nochmal erzählen, weil dann kam eine andere Polizei. Ja, und dann hatte ich das engagiert und der wurde kirchlich beigesetzt. Ja, ja. Holger, ich habe hier in dieser Sendung in all den Jahren schon so schlimme Sachen gehört im Zusammenhang mit den Zeugen Jehovas. Wir hatten eine ganze Weile dieses Thema hier nicht. Deswegen ist es gut, dass du anrufst, gut, dass du durchgekommen bist. Ja. Deinen Bruder, den können wir nicht wieder lebendig machen. Aber wir können vielleicht warnen, oder du kannst warnen durch diesen Anruf. Das war auch mein Hauptziel dadurch. Und ich weiß noch, damals, wo ich mit dir gesprochen habe, dieses Band habe ich sogar noch auf Kassette, das habe ich mir noch angehört, wo du auch erzählt hast mit diesem 18-Jährigen, der mit 18 gemerkt hat, dass er schwul war und der sich erhangen hatte. Ja, genau. Und die Mutter hatte mir damals geschrieben. Ja, und das habe ich mir noch gestern angehört und ich dachte, das muss einfach an der Öffentlichkeit, weil ich glaube nicht, dass mein Bruder der Letzte war, weil ich finde das eine ziemliche Gruppierung. Es ist schlimm, dass man denen konkret so nichts nachweisen kann. Nein. Deswegen kann man nur generell davor warnen, vor dieser Ideologie und vor diesem Menschenfängertum und vor der Gehirnwäsche, die da an den Menschen vollzogen wird. Ja, das ist eine reine Gehirnwäsche. Ja, Der konnte gar nicht mal an was anderes denken. Und der hat alles gebeichtet. Ich sag mal, der hat sich schuldig gefühlt, wenn er eine Zigarette geraucht hatte. Also Holger, ich spreche dir und deiner Familie mein Beileid aus. Ich finde es gut, dass du hast darüber sprechen können hier in der Öffentlichkeit, als Warnung, wie gesagt. Und verabschiede mich jetzt von dir. Ja, dann bedanke ich mich. Wieder hören, Holger. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Anna. Und Anna ist 32. Ja, guten Abend, ich bin die Anna. Ja, Anna. Und ich habe deine erste Hörerin heute gehört, also die erste Anruferin. Die Saskia. Ja, richtig, wo du ja öfter solche Themen hast. Die Sklavin. Ja, richtig. Und ich wollte dazu etwas sagen, und zwar Folgendes. Dass sie hat gesagt, als du sie gefragt hast nach Orgasmus und so weiter, das ist generell bei ihr schwer. Und ich möchte da etwas dazu sagen. So etwas gibt es in diesem Job überhaupt nicht. Das ist ein ganz, ganz dumm verbreiteter Irrtum. Also dass die Frauen, die in dem Job als Prostituierte, als Hure arbeiten, dass sie einen Orgasmus haben, oder wie meinst du? Richtig. Du bist auch Hure? Nein, wir betreiben, mein Partner und ich, zusammen einen Nachtclub und bei uns arbeiten solche Mädchen und ich, dieses Gewerbe an und für sich ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen das Ganze etwas mehr legalisieren. Wir können dadurch, was ich deinen Kollegen gesagt habe, auch nicht sehr reich werden, was die breite Meinung ist. Denn es gibt für Geld keine Liebe. Das gibt es auf der ganzen Welt. Natürlich nicht. Ich glaube, da macht sich auch niemand wirklich was, da darf sich niemand was vormachen. Ich glaube, das ist aber auch ganz klar. Was Saskia betrifft, glaube ich, sie hat ja noch gar nicht so sehr professionell gearbeitet. Sie macht das ja erst seit ein paar Monaten, auch so ein bisschen nebenher. Das, was du mir gerade erzählt hast, habe ich auch schon von vielen Huren gehört, die sagen, ich habe dabei keinen Orgasmus. Aber ich habe auch schon hier Gespräche geführt mit Frauen, die sehr lange im Geschäft sind. Die haben mir dann doch zugestanden, ab und an, wenn ihnen ein Freier gut gefällt und sie Bock haben, dann kommt es auch zu einer sexuellen Lust bei ihnen. Also diese sexuelle Lust ist so wenig, so selten, dass man das in der Menge eigentlich, will ich mal sagen, vergessen kann. Das ist so wenig, das sind meistens dann solche Mädchen oder Frauen, die irgendwann irgendjemanden kennenlernen, bei dem vielleicht auch bleiben, dem vielleicht sogar heiraten, die mit ihren Freiern zusammenleben. Aber an und für sich wird das, es wird etwas verkauft, was eigentlich nicht zu verkaufen ist. Also das wolltest du mal ein bisschen klarstellen jetzt hier in der Sendung. Ja, und dann, was noch vielleicht wichtig ist, dass das Ganze so schwer wird dadurch, dass sehr viel Illegalität herrscht, sehr viele Mädchen gezwungen werden, das zu tun. Ja. Dabei wäre es ganz, ganz einfach, dieses ganze, das ganze Gewerbe zu legalisieren. Man darf das aber fast nirgends sagen, weil es will nicht gehört werden. Doch, das darf man jetzt sagen. Und ich habe auch Vertrauen in unsere Bundesregierung, dass da, dass die Huren, das wirklich, dass die rechtlich besser wegkommen als früher. Das ist, schau, das wäre eine ganz einfache Lösung, das ganze Gewerbe zu legalisieren. Die Lösung wäre die, wenn man Mädchen erwischt in den Bars oder auf den Straßen, die illegal arbeiten, werden sie in Schubhaft genommen und abgeschoben in das Heimatland. Und sie sind ja sofort wieder da. Diese Mädchen bleiben ja nicht im Heimatland. Sie sind ja alles von irgendwelchen Zuhältern, Menschenhändlern oder sonstigen, werden die verkauft. Jetzt sag mir doch mal, was in deinem Club da abgeht. Du hast auch Frauen im Club. Ja, aber wir haben... Wie viele denn? Das ist komplett verschieden. Ein Monat, 5, 6, 7, dann sind 9, dann sind 3. Und was geht da genau? Was geht da jetzt genau in eurem Club ab? Ist das eine? Ist das ein Bordell oder? Ja. Ja, ist ein Bordell. Ja. Hast du denn früher auch mal? Ich sag früher, du bist auch erst 32, aber egal. Hast du früher auch schon mal als Hure gearbeitet? Nein, überhaupt nicht. Ich habe immer als Barfrau gearbeitet, also als Kellnerin in verschiedenen Clubs und bin so zu der Idee gekommen, einen eigenen Club zu machen, weil ich beweisen wollte, dass es auch anders geht, ohne Druck, ohne Zuhälterei, ohne diesen ganzen schrecklichen Nebeneffekt. Wie ist denn das, du sagst, wenn jetzt 5, 6 Mädchen bei dir arbeiten, wie läuft das denn mit der Bezahlung ab? Wie sieht das anteilsmäßig aus? Wie viel kriegt ihr? Also bei uns kriegen die Mädchen die Zimmergelder. Das heißt, wenn sie ins Zimmer gehen, die Gelder kriegen die Mädchen. Das wird jeden Tag ausbezahlt. Ja, was heißt das Zimmer? Was heißt das Zimmergelder? Also wenn der Liebeslohn, der eigentliche, wird täglich ausbezahlt. Das ist bei uns auch so, dass kein Mädchen mit überhaupt keinem Gast nicht gehen muss. Also die Mädels kriegen das ganze Honorar. Also wenn die Stunde da 150 Mark kostet, kriegen die Mädels die 150 Mark. Die Mädels kriegen bei uns das Zimmer. Und was habt ihr davon? Von den Getränken. Von den Getränken? Ja, die Getränke sind ja auch in jedem Bordell relativ teuer. Und das ist eben das ganz Schlimme daran, dass sehr viele Bordellbetreiber Mädchen kaufen. Das heißt, der sie bringt, kriegt eine gewisse Summe an Geld. Und dieses Mädchen ist, ohne dass sie es weiß, verpflichtet zu arbeiten, egal was sie bezahlt kriegt. Und das wollte ich eigentlich einmal öffentlich sagen. Die einfachste Lösung, dieses ganze Milieu zu legalisieren, ist diese, dass man den Mädchen, die arbeiten wollen, die aus den Ostblockländern oder sonst woher kommen, für diese Arbeit, wenn sie das schon selber von eigenen Stücken heraus diese Arbeit machen wollen, dass sie Visa kriegen, dass sie die ärztlichen Untersuchungen vor allem haben. Kein illegales Mädchen hat ärztliche Untersuchungen. Das ist ganz gefährlich zur Zeit. Und wenn sie diese Visum haben und man macht Kontrollen in verschiedenen Clubs und man findet illegale Mädchen, warum bitte werden immer die Mädchen bestraft? Die ganzen Clubbetreiber zahlen so minimale Strafen. Der hat vielleicht 20 Mädchen, der verdient dieses Geld, was er bezahlt in einem Abend. Also du hast es öffentlich gesagt, Anna. Das finde ich auch sehr gut. Und für so Anliegen, für solche Anliegen ist diese Sendung natürlich auch eine Plattform. Dass es ein bisschen etwas bewirkt. Vielleicht ein kleines bisschen. Wach wird irgendwann und dass die ganzen Mädchen, die geschunden werden, aus diesem Milieu rausgeholt werden und nicht noch hineingepresst durch Strafen von der Polizei, durch Drohungen, durch Haft, durch Schub. Also, soll doch das endlich legalisieren. Ich hoffe, dass das nicht alles nur so verraucht und verrauscht, was du gesagt hast, dass es, wie du gerade meintest, eine kleine Wirkung hat. Danke für deinen Anruf und viel Erfolg dir und alles Gute. Danke. Tschüss, Anna. Tschüss. Jetzt ist Verena dran und wir sind erst 19. Verena. Ja, hallo. Ja, hallo. Dein Thema. Ja, also, es ist eigentlich eine ziemlich doofe Geschichte. vor einer Woche. Ja, also vor 2 Monaten bin ich mit meinem Freund zusammengekommen. Vor 2 Monaten? Genau. Ja. Und ich wollte halt so früh als noch keinen Sex. Und da hat er mich gebeten, ihm einen zu blasen. Mhm. Ja, meine Eltern waren nicht da. Und dann waren wir halt bei mir zu Hause und... Und ja, dann kamen meine Eltern auf einmal reingestürmt und ich habe mich total erschreckt und... Moment, ich habe nicht verstanden. Was haben jetzt... Ich habe so kurz nicht verstanden. Die Eltern haben... Und die sind dann plötzlich nach Hause gekommen. Die sind reingestürmt, ach so. Ja, in mein Zimmer. In mein Zimmer. Und haben dich mittendrin gesehen. Ja. Euch mittendrin gesehen. Ja, und dann habe ich mich so erschreckt und ihm halt in die Eiche gebissen. Verena. Wie schlimm denn? Er hat so ziemlich dort geblutet und ja, meine Eltern sind dann sofort wieder rausgegangen und er hat halt angefangen zu weinen und war total am Schreien und ja, dann habe ich den Krankenwagen gerufen. Und dann? Ja, und dann, also er wollte nicht, dass ich mitkomme. Mhm. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann direkt versucht, bei ihm anzurufen und mich zu entschuldigen, aber seine Eltern sagen, er will nicht mit mir reden und ja. Hast du seitdem keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt? Ja, das ist jetzt eine Woche her und seitdem, ja. Weißt du denn, wie es ihm geht? Ist er denn wieder... Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe ein paar Freunde von ihm gefragt und so, aber keiner sagt mir irgendwie richtig was, die wissen es auch alle nicht so genau. Im ersten Moment ist man geneigt zu schmunzeln. Wenn, ja, man, ich weiß. Wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich hochdramatisch, was da passiert ist. Jetzt nochmal gefragt, wieso stürmen die Eltern eigentlich in dein Zimmer? Haben die keinen Anstand? Warum klopfen die nicht an? Ja, die haben gedacht, ich wäre alleine, weil ich habe gesagt, an dem Abend habe ich nichts vor, weil ich war ein bisschen erkältet. Mhm. Und ja... Und vor lauter Schreck hast du richtig zugebissen. Ja. Du kannst natürlich nicht mehr rekonstruieren, wie tief du zugebissen hast. Nein. Das hat nur geblutet, sagst ja, du. Ja, ziemlich stark. Und das muss dann schon sehr, sehr wehtun. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich versuche mich zu entschuldigen, aber lässt dir nicht mit sich reden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dir liegt viel an dem jungen Mann. Ja, eigentlich schon. Mhm. Ach, Verena, was machen wir da? Was machen wir da? Also er lässt sich verleugnen am Telefon. Ja, dann gehen und ich auf die gleiche Schule und wir sehen uns auch so. Wir wohnen zwar in der gleichen Stadt, aber so... Ihr seht euch so zufällig kaum. Ja. Mhm. Dann bleibt eigentlich nur die einzige Möglichkeit über den Brief, Verena. Dass du das ihm nochmal alles schreibst und wirklich sagst, wie sehr leid dir das tut. Und es bereust und weiß ich was alles und hoffst, dass er dann darauf reagiert. Mehr kannst du, ich weiß nicht, was du sonst machen kannst. Oder dass du ihn irgendwo abfängst, dass ihr euch über die, irgendwie, dass ihr euch begegnet auf der Straße. Mhm. Verena, sonst habe ich keine Idee. Schreib dir einen ganz schnellen Brief jetzt am Wochenende. Ja? Ja, mache ich. Viel Glück. Ruf mich nochmal an, wenn er sich gemeldet hat. Ja, mache ich. Tschüss. Danke. Tschüss. So, Freunde, das war's für diese Woche von uns hier. Ich sage Dankeschön. Dankeschön an mein Team. An Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Peter Dunajski, Luigi Rensinghoff, Tom Andreas, Anja Schönhardt, Tom Bildhauer und Peter Ofsianowski. Nächste Woche sind wir wieder da. In der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und ihr könnt auch dann wieder ab 0 Uhr euch hier bei mir melden. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Freue mich auf Montag. Und sage Bye-bye. Tschüss.